Band 3, Kapitel 2 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn, Band 3, Kapitel 2. Gleichwohl versuche ich den Weg der Verständigung. Ich schrieb ihm einen wahrheitgetreuen Bericht des Geschehenen, so aufrichtig, dass ich als Imperator nur da fortfuhr, wo ich in jener Nacht als Cäsar zu schreiben aufgehört hatte, aufgeschreckt vom Ruf des Gottes durch die Tuba. Ich hob hervor, dass ich erst nach wiederholter Bedrohung mit dem Tode nachgegeben, dass ich den Purpur nahm, nicht um mich, um das Reich zu retten, kann ich ihm doch nicht sagen. Ich bat ihn, sich in die mir abgedrungenen Tatsachen zu finden. Ich wolle mich auf Gallien und Britannien beschränken. Er solle auch für diese Provinzen alle obersten Beamten ernennen. Ich versprach ferner, ihm für den Perserkrieg aus meinen Provinzen an Truppen zu schicken, was irgend möglich sei, und hierin fortzufahren, solang ich lebe. Nur jene Scharen, denen er und ich versprochen und geeidet, in Gallien bleiben zu dürfen, seien weder freiwillig noch gezwungen, in ferne Lande zu verschicken. Ich selbst müsse für untunlich erklären, durch deren Entfernung das kaum gewonnene Land rettungslos den Barbaren preiszugeben. Und bescheiden unterzeichnete ich mich nur als Cäsar. Wüssten es die meinen, mein Leben wäre wiederum bedroht. O Lüge, Unwahrheit nach allen Zeiten! Lüge gegen meinen rechtmäßigen Herrn, wie gegen die vertrauenden Herzen, die ihr alles auf mich gesetzt haben. Ist das die Verstrickung, die Folge der Schuld des ersten Schrittes vom geraden Pfad der Pflicht hinweg? Aber nein doch, ich habe ja nur um der Pflicht willen die Pflicht verletzt. Bevor die Entscheidung des Constantius eintrifft, ist es meine Pflicht. Oh, wie klammere ich mich so gern an dieses Wort, meine Provinz so stark gegen die Barbaren zu sichern, dass ich sie nötigenfalls mit gutem Gewissen verlassen kann, muss ich denn doch ausziehen, zu dem Kampf um die Welt. Noch einmal trage ich, zum vierten Mal, meine Waffen über den Rhein. Die Barbaren sollen den Eindruck bekommen, dass sie vor mir nie sicher sind, hab ich auch noch so viele andere Sorgen. Vorher entließ ich Serapion abermals in die Heimat, langen Abschied, für immer vielleicht, zu nehmen von dem greisen Vater, falls ich gegen Constantius in den Osten ziehen muss. Der Treue will mich begleiten, das ist dein gefährlichster Weg, sprach er, für dich und deine Ehre. Als er im Sattel saß, sprach er zu mir vom Gaul herunter. Welch seltsame Verkettung der Dinge! Germanen waren es zuallererst und zuallermeist, die in jener Dezembernacht über den Thron des Römerreichs verfügten, und zwar zu deinen Gunsten, des Helden, der ihnen seit unvordenklicher Zeit den stärksten Widerstand geleistet hat. Wird je ein Nachfolger ähnlichen leisten? Ich hoffe, nein. Ich hoffe, du, Julianus, bist der letzte Römer, und dich rufen nach Asien ab Constantius, Perser und Pater, und du bist es, der die alten Götter erneuern will? So würden Zeus und Apollon den Germanen ihre Wiederaufrichtung verdanken. Wäre sie nicht unmöglich? Der Trotzige, er ist wie starres Eis. Jedoch der Strahl des Helios schmilzt auch das stärkste Eis. Ich ersehne die Stunde, da ich auch im Wettringen der Geister, wie dort bei Straßburg mit dem Schwert, diesen Germanen bezwinge. Schon im März überfiel ich die Chatuaren auf beiden Ufern des Unterrheins, südlich vom Einfluss der Lippe, ohne Kriegserklärung. Mit dem Völkerrecht kann man es wirklich nicht allzu genau nehmen, will man etwas Erschreckliches ausrichten. Rasch zwang ich sie, um Frieden zu bitten, den ich gern gewährte. Sie mussten versprechen, nie mehr weiter westlich vorzudringen. »Sie versprechen's«, meinte Jovian achselzuckend. »Aber hat Serapio recht, so brechen sie ihr Wort so notwendig, wie du das deine brachst. Liebenswürdig ist das nicht von meinem künftigen Schwager. Denn jetzt wird er's wohl werden. Von allen Sterblichen hat dies Liebespaar den zweifellosesten Vorteil von meiner Erhebung. Ich warte auf sein Werben. Ich warte schon seit Monaten. Ich kann ihm doch die schöne Juliana, die Schwester eines römischen Imperators, nicht antragen. Oder sollte sie ihn abgewiesen haben? Er ist so viel ernster, trauriger und sollte nun doch von frohster Hoffnung sein. Ich verstehe ihn manchmal nicht mehr recht. Aus dem Lande der Chatuaren zog ich langsam stromaufwärts bis Basel, überall zum Abschied die Befestigungen und Besatzungen verstärkend und vermehrend, so den Rhein sichernd, falls ich ihn nie wieder sehen sollte, und ging dann über Besançon nach Vienne. Hier erwarte ich auf das Äußerste gespannt die Antwort des Constantius. Jeder Tag der Zögerung mindert meine Aussicht zu siegen, denn dieser hatte auf der Überraschung beruht. Er aber, er wartet, wartet und rüstet. Er antwortet nicht. Wie lang noch soll ich harren? Bis er vollgerüstet mit erdrückender Übermacht die Kräfte des ganzen Reiches gegen Gallien heranführt? Ich weiß gar nicht, wo er zur Stunde weilt. Ach, manchmal beschleicht mich die Hoffnung. Traumgesichter bestärken sie mir. Das Eingreifen des Schweigsamsten der Götter, des Thanatos, erspart dem Reiche den Bürgerkrieg. Neulich sah ich im Traum einen offenen Sarg, aus dem der Purpurmantel niederwallte. Da ich ihn sah, war es wohl nicht mein Sarg. Oder doch vielleicht? Noch immer keine Antwort. Ich aber kann Gallien nicht verlassen, sie mir zu erzwingen, denn neue Germanenstürme drohen. Derselbe Alemannenkönig Badomar, vor dem ich im Vorjahr mit einer Verbeugung umkehren musste, weil er mir die Schutzbriefe seines Freundes Constantius vorwies, hat in schnödem Bruch des mir gelobten Friedens die Grenzgebiete Rädiens am Oberrhein überfallen und verheert. Derselbe arglistige Barbar, der mir nach der Erhebung zum Imperator schmeichlerische Briefe schrieb, in denen er mich, Augustus, seinen Herrn, seinen Gott nannte. Seine Raubscharen lockten, gerade während diese Briefe an mich abgingen, unsere Grenzwacht bei Säckingen am Oberrhein in einen Hinterhalt und hieben die Unvorsichtigen, hitzige Petulantesgallier, samt ihrem unvorsichtigen Führer nieder. Eine Schlappe darf nicht mein letztes Erlebnis in Gallien sein. Ich muss noch mal über den Rhein. Sie müssen Furcht lernen. Ende von Band 3, Kapitel 2.